Die Bürgerinnen und Bürger der TVRK erzählen größere Erfolge im 200-Tage-Kampf der Treue. Die Angehörigen von mehr als 50 Jugendstoßtrupps im Bereich der Kohlenindustrie erfüllten schon ihre Jahrespläne und das Vereinigte Kohlenbergwerk im Gebiet Anzu und das Vereinigte Stahlwerk Tolima übererfüllen ihre täglichen Produktionspläne mit mehr als 130%. Die Lokalindustriebetriebe in der Stadt Kaesong einschließlich der Fabrik für die Verarbeitung von Kaesong Ginseng übererfüllten ihre Jahresvolkswirtschaftspläne. Die Zweigstelle der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften im Bezirk Yanggang züchtete eine neue Kartoffelsorte, die den Besonderheiten des Hochgebirgs im Norden entspricht und führt die Zuchttechnik für deren reiche Ernte in die Produktion erfolgreich ein.